es herrscht in der Welt die Falschheit aller Orten. Die Wahrheit ist verbannt, die Redlichkeit verjagt. Es herrscht in der Welt die Falschheit aller Orten. Die Wahrheit ist verbannt, die Redlichkeit verjagt. Die Freunde dieser Zeit sind Freunde bloß in Worten. Der Allerehrlichste tut anders, als er sagt. Die Freunde dieser Zeit sind Freunde bloß in Worten. Der Allerehrlichste tut anders, als er sagt. Der so dich Herzen küsst, wird dich unfehlbar fällen, sobald er glaubt, dein Falken ihm ersprießlich sein. Der so dich Herzen küsst, wird dich unfehlbar fällen, sobald er glaubt, dein Falken ihm ersprießlich sein. Kein Mensch ist, was er scheint, man weiß sich zu verstellen. Nie stimmt mit dem Gemüt das Ansehen überein. Kein Mensch ist, was er scheint, man weiß sich zu verstellen. Nie stimmt mit dem Gemüt das Ansehen überein. Doch dieses alles muss man nicht von Weibern meinen, weil ihrer keine Fast uns nie betrogen hat. Doch dieses alles muss man nicht von Weibern meinen, weil ihrer keine Fast uns nie betrogen hat. Indem sie insgeheim von außen boshaft scheinen, und wenn man's untersucht, so sind sie's in der Tat. Indem sie insgeheim von außen boshaft scheinen, und wenn man's untersucht, so sind sie's in der Tat.